Kann es sein, dass du nicht weißt, was es heißt zu leben? Kann es sein, dass du nicht weißt, was es heißt glücklich sein? Kann es sein, dass du nicht weißt, was es heißt zu atmen? Kann es sein, dass du nicht weißt, was es heißt zu schreien? Was immer heute auch passiert, es passiert mit uns. Wissen, wie es ist, nicht mehr nachzudenken. Willst du wissen, wie es ist, einfach alles zu spüren? Willst du wissen, wie es ist, nie mehr Schmerz zu fürchten? Willst du wissen, wie es ist, auf dein Herz zu hören? Was immer morgen auch noch wird, es wird in Ordnung sein. Was du kannst, kannst du's Leben schmecken. Weißt du jetzt, wer du bist, bist du im Reinen mit dir. Weißt du jetzt, wo du stehst, stehst du auf nach Rückschlägen. Weißt du jetzt, woher du kommst, kommst du mit mir. Was immer gestern wichtig war, so wichtig ist es nicht.